بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, wir haben jetzt gerade eben den Tashahhud kennengelernt und jetzt der Gelehrte rahimahullah ta'ala erwähnt an dieser Stelle das Salat al-Ibrahimiyya, das abrahamitische Bittgebet, so heißt es. Und das heißt deswegen abrahamitisches Bittgebet, weil natürlich unser Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam dort große Erwähnung findet. Und dieses Dua ist das, was wir als nächstes hier besprechen. Und zwar heißt es auf Arabisch erstmal: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Das ist eine überlieferte Version und es gibt mehrere überlieferte Versionen. Und das bedeutet immer, man kann sich eine aussuchen, und es bedeutet immer, dass es nicht auf den hundertprozentigen Wortlaut dieser Überlieferung ankommt. Also wenn man was verwechselt hat, mal eine mit einer anderen vertauscht hat oder zwei miteinander kombiniert hat auf eine bestimmte Art, das sind Fehler, die können passieren, ist gar kein Problem. Okay? Dieses Salat al-Ibrahimiyya wollen wir natürlich erstmal verstehen. Auf Deutsch seht ihr es ja selbst, aber ich erkläre das auf Arabisch inshallah erstmal. Allahumma salli, طيب, salli. Das kommt vom Wort salla. Salah heißt Salah machen. Okay. Salah machen, sprachlich gesehen, kommt drauf an. Wenn ich rede vom Salah in der Moschee, dann meine ich meistens, dass Salah mit Allahu Akbar beginnt und Assalamu alaikum endet. Wenn ich aber, Salah kann aber auch bedeuten, dass, wenn Allah im Koran Karim spricht davon, dass er Salah macht, dann natürlich ist nicht diese Bedeutung gemeint, sondern muss was ganz anderes damit gemeint sein. Und deswegen, in welcher Aya? Es heißt, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Das heißt, wahrlich, Allah und seine Engel machen Salah für den Propheten. Sallallahu alaihi wasallam. Und dieses Salah von Allah azza wa jal bedeutet Barmherzigkeit. Rahma. Dieses Salah von Allah, das heißt, Allah macht Salah für seinen Propheten. Das heißt, Allah erbarmt sich seinen Propheten. Und die Engel machen Salah für den Propheten, bedeutet, die Engel machen Dua für den Propheten. In welcher Hinsicht? Alles. Dua machen sie für ihn, dass Allah ihm vergibt, dass Allah ihn erhöht, dass Allah ihn beschützt und so weiter und so fort. Diese Barmherzigkeit Allah subhanahu wa ta'ala ist ein Begriff für alles Gute. Also möge Allah dich deiner erbarmen. Das heißt, du wirst sagen, Allah, gib ihm alles Gutes. Dazu gehört der Segen, Al-Baraka. Dazu gehört die Vergebung, Al-Maghfira. Wenn Allah sich deiner erbarmt, dann vergibt er dir. Dazu gehört, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn lobt. Denn Allah azza wa jal, er ist der König der Könige. Und er subhanahu wa ta'ala hat Engel bei sich. Und wenn er subhanahu wa ta'ala jemandem einen Gefallen tun möchte, dann lobt er ihn bei der höchsten Engelschar. Allah sagt subhanahu wa ta'ala zum Beispiel zu Jibril, er sagt zu ihm, ich liebe die Person so und so. Deswegen liebe du ihn auch. Dann Jibril a.s. ruft unter den Himmelsbewohnern aus, O Himmelsbewohner, Allah liebt die Person so und so. Deswegen liebt ihr ihn auch. Und daraufhin heißt im Hadith, يَضَعُ اللَّهُ لَهُ الْقَبُولَ فِي الْأَرْضِ. Das heißt, wenn diese Person etwas sagt, etwas tut, findet sie Akzeptanz unter den Menschen. In anderen Worten, die Leute lieben ihn. Gemeint natürlich die gläubigen Leute, ansonsten die anderen kann sein, genau umgekehrt. Unser Prophet war zweifellos einer von ihnen, aber nicht alle haben ihn geliebt. Aber die Gläubigen, sie lieben dann diese Person. Manche Ulama, rahimahumullah, haben gesagt, machen Folgendes. Und das ist dieses Thema, was ich versucht habe, mehrmals zu vermitteln. Ich weiß nicht, ob ich das geschafft habe, aber ich versuche es noch einmal. Wenn wir eine allgemeine Aussage haben, was heißt eine allgemeine Aussage? Eine Aussage, die verschiedene Bedeutungen beinhalten kann. Und jetzt kommt jemand und sagt, gemeint ist damit diese Bedeutung von diesen allen Bedeutungen. Heißt es dann, dass nur diese Bedeutung gemeint ist und alle anderen Bedeutungen falsch sind? Die Antwort lautet nein. Sondern diese Person sagt dir lediglich eine von vielen Bedeutungen. Und ich mache das, im Tafsir gibt es das häufig, dieses Beispiel gibt es im Tafsir häufig. Machen wir ein Beispiel dazu. Allah subhanahu wa ta'ala sagte in Surat Abasa, فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَ مَرْفُوعَةٍ مُطَحَرَ. Das heißt sinngemäß übersetzt, wer nun will, gedenkt seiner in edlen Schriftblättern, erhobenen Reinen. Okay, die Frage ist jetzt, dieses Wort seiner, auf was bezieht sich das? Wer nun will, gedenkt seiner in haben gesagt, edlen Schriftblätter. Der Koran Karim. Der eine Gelehrte sagt, seiner bedeutet, er gedenkt Allahs. Okay? Diese Bedeutung passt. Wenn du Dhikr machen will, gedenkt Allahs. Wodurch? Indem er Koran liest. Der andere Gelehrte sagt, gedenkt seiner bedeutet, wer Dhikr machen will, das heißt Koran lesen will. Gedenkt seiner, das ist gedenkt des edlen Korans, der sich befindet in edlen Schriftblättern, erhobenen Reihen. Die auch diese Bedeutung ist in Ordnung, passt auch in den Text zusammen. Wenn du so etwas liest im Tafsir, bedeutet das jetzt, dass nur eine dieser beiden Meinungen gemeint sind? Also wenn, oder, Entschuldigung, auf Ausdruck. Wenn du so etwas liest, ich darf sehen, zwei Interpretationen zu einer einzigen Aya. Bedeutet das, dass die Gelehrten sich uneinig sind über die Bedeutung dieser Aya? Die Antwort lautet nein. Sondern jeder interpretiert die Aya gemäß einer dieser verschiedenen Bedeutungen. Und diese Bedeutungen ergänzen sich gegenseitig. Das ist sehr wichtig, weil das kommt im Tafsir so oft vor. Ein anderes Beispiel, und das ist das, was wir jetzt hier haben. Allah sagte, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah und seine Engel machen Salah für den Propheten. Jetzt fragen, jetzt haben manche Ulama haben Folgendes gemacht, anders als was ich jetzt gerade eben erklärt habe. Sie sagen, was bedeutet Salah von Allah? Und sie lesen, der eine Gelehrte sagt, es bedeutet der Segen Allahs. Allah segnet den Propheten. Andere sagen, es bedeutet, Allah erbarmt sich seinen Propheten. Andere sagen, es bedeutet, Allah vergibt seinen Propheten. Andere sagen, es bedeutet, und so weiter. Und dann manche haben gesagt, und die richtigste Ansicht unter diesen Ansichten ist, dass damit gemeint ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala seinen Propheten in der höchsten Engelschar erwähnt und lobt. Warum? Weil es überliefert worden ist über einen der Salaf, der heißt Abu al-Aliyah, dass er gesagt hat, As-Salah min Allah هو ثناؤه على النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. Und dementsprechend ist auch hier das übersetzt worden. Wie heißt es hier? Wo Allah lobe und erwähne Muhammad صلى الله عليه وسلم bei deinen hochrangigen Engeln. Erwähne Muhammad bei deinen hochrangigen. Was sagen wir jetzt zu dieser Argumentation? Wir sagen, diese Art von Argumentation ist nicht richtig. Warum? weil die Tatsache, dass Abu al-Aliyah, rahimahullah, gesagt hat, gemeint ist mit dem Salah, dass Allah seinen Propheten bei den hochrangigen Engeln erwähnt und lobt, bedeutet nicht, dass der Prophet nicht auch Barmherzigkeit bekommt durch dieses Salah, Segen bekommt durch dieses Salah, Vergebung bekommt durch dieses Salah. Denn Abu al-Ali rahimahullah hat nicht gesagt, dass es die einzige richtige Bedeutung ist, hat gesagt, dass es eine von mehreren bedeutet. Also er hat eine erwähnt und das heißt, es ist eine von mehreren Bedeutungen. Deswegen, liebe Geschwister, sind all diese Bedeutungen korrekt, aber sie sind dann halt, wenn du übersetzt, musst halt jetzt, hast du ein Problem. Weil du musst entweder eine Bedeutung wählen, dann sieht das so aus, als wären die anderen falsch. Oder du lässt den Begriff im Arabischen, wie er ist, und sagst, Allah, oh Allah, mach Salah für deinen Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Dann versteht aber natürlich der Deutsche nicht unbedingt, was das gemeint ist. Deswegen ist es schon sinnvoll, dass man eine Bedeutung wählt, wie hier auch steht. Und dann zum Beispiel kann man dazu kommentieren und sagen, auch andere Bedeutungen sind korrekt, 1, 2, 3, 4. Das ist so viel dazu. Allahumma salli ala Muhammad. Wenn ich weiterlese, Muhammadin wa ala Ali Muhammad. Al ist, wie hier überliefert, hier übersetzt worden ist, die Familie. Aber nicht nur die Familie. Gemeint ist mit Al die Familie, dazu gehört die Nachkommenschaft und auch die Anhänger, Al-Atba'. Das heißt, du machst hier Salah und Dua für Muhammad sallallahu alaihi wasallams Familie, Nachkommenschaft und für die seine Anhänger. Okay? Das alles gehört zum Al, zum Begriff Al dazu. Und deswegen Ahlul Bid'ah werfen Ahlul Sunnah vor, dass sie der Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht genug Respekt erweisen. Und dann subhanallah, in jedem Salah machen wir Dua für sie, in jedem Salah. Deswegen das natürlich nicht haltbar. طيب, كما صليت على إبراهيم, genauso wie du Salah gemacht hast für Ibrahim und على Ali Ibrahim. طيب, warum ausgerechnet wird Ibrahim erwähnt? Und nicht ein anderer Prophet. Wir kennen nicht die hundertprozentige Antwort darauf. Und es wäre sehr überheblich zu sagen, gemeint ist deswegen. Sondern wir sagen zu den Weisheiten, warum Ibrahim erwähnt wird. Warum macht es Sinn? Weil Ibrahim a.s. hat Segnungen von Allah bekommen, viele Segnungen bekommen, wie viele andere nicht bekommen haben. Ibrahim a.s. wurde Prüfungen ausgesetzt, denen andere Menschen nicht ausgesetzt werden. Diese Prüfungen, zum Beispiel seinen eigenen Sohn zu opfern. Die kennen die Juden, die Christen, die Muslime. Die Prüfung, dein Kind und deine Gattin auszusetzen in einer Wüste, in der es nichts zu trinken gibt, einfach wegzugehen. Weil Allah es dir gesagt hat. Das sind Prüfungen, die er bestanden hat, alayhi salatu wassalam, die andere Menschen nicht bestanden haben. Und deswegen, liebe Geschwister, Ibrahim, und dazu kommt noch dazu, dass Ibrahim, alayhi salatu wassalam, ist einer der Großväter des Propheten, alayhi salatu wassalam. Das heißt, der Prophet stammt von ihm ab. Danach kommt noch hinzu, dass der Prophet, alayhi salatu, Ibrahim, alayhi salatu wassalam, hat subhanallah eine Sonderstellung unter den Propheten in der Hinsicht, dass er unserem Propheten alayhi salatu wassalam, was sein Aussehen angeht, am meisten ähnelt. Und unser Prophet Ibrahim alayhi salatu wassalam, hat auch eine Sonderstellung bei allen, kann man sagen, Himmelsreligionen, Judentum, Christentum, Islam, weil er von allen dreien respektiert wird. Im Gegensatz zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der von ihnen beiden geleugnet wird, im Gegensatz zu Jesus a.s., der von den Juden geleugnet wird, im Gegensatz zu anderen Propheten, die nicht den gleichen Respekt erwiesen bekommen haben wir. Aber Ibrahim a.s., keiner spricht über ihn abfällig. Keiner sagt über ihn etwas Schlechtes a.s. طيب, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. Genauso wie du Salah gemacht hast für Ibrahim und der Familie oder Anhängerschaft von Ibrahim. إنك حميد مجيد. Hamid heißt lobenswürdig. Das heißt, du bist derjenige, der es verdient, gelobt zu werden. Und Majid, du bist derjenige, der es verdient, gerühmt zu werden. Oder dass ihm Ehre erwiesen wird. Oder auch, dass ihm, dass er verherrlicht wird. Ja? Auch, dass er, du bist auch freigebig, edel. All diese Begriffe stecken im Wort Majid sprachlich drin. Allahumma barik ala Muhammad wa Allah segne Muhammad und die Familie von Muhammad. Genauso wie du Ibrahim gesegnet hast und die Familie von Ibrahim gesegnet in der Habib al-Majid. Jetzt könnte jemand auch sagen, ah, hier ist der Beweis, dass mit Baraka, dass mit dem Segen was anderes gemeint als mit Salah. Lieber Bruder, das nennt man auf Arabisch die Erwähnung eines Beispiels, eines speziellen Beispiels, nachdem man eine allgemeine Aussage gemacht hat. Ja, das heißt, am Anfang hast du Salah gebeten für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam, und danach speziell von diesem Salah noch einmal den Segen. Und es gibt viel im Koran. Okay, denk an die Aya, Inna Allah wa Malaika, Entschuldigung, denk an die Aya, Tanazzalu al Malaikatu wa Ruhu fiha. Das heißt, wer steigt ab, hab in der Lehre von Qadr? Die Engel und Ar-Ruh. Wer ist Ar-Ruh? Jibril, alayhi sallam. Jibril ist einer von den Engeln. Hätte er nicht erwähnen müssen extra. Nein, er erwähnt es extra, um diese Sache zu betonen, weil er eine besondere Stellung hat bei Allah subhanahu wa ta'ala. Das ist eine Version. Und die zweite Version, es gibt, wie gesagt, viele Versionen darüber. Es ist hier eine zweite Version. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Und jede von diesen Versionen ist eine Sunna und darf man sprechen. Dann heißt es in der nächsten 147. Abschnitt. Nun kann sich der Betende in diesem Tashahhud irgendwelche Bittgebete, die ihm gefallen, aus der authentischen Sunna auswählen und Allah damit bitten. Na, die Gelehrten, rahimahumullah, manche von ihnen sind der Ansicht, wie der Autor, rahimahullah, dass man diesen Tashahhud, diesen Salat al-Ibrahimiyya, nach dem Tashahhud immer spricht. Das heißt, auch wenn es in der zweiten Raka'a von drei Raka'a ist. Auch wenn in der zweiten Raka'a ist von vier Raka'a ist. Also nach jedem At-Tahiyyatu Lillah sagt man Allahumma salli ala. Deswegen hat er es auch hier an dieser Stelle erwähnt, das ist das Geheimnis. Okay? Die Mehrheit der Ulama, und inshallah die richtigere Ansicht ist, dass das nicht der Fall ist. Sondern dass man diesen Allahumma salli ala Muhammad nur im letzten Tashahhud spricht. Das heißt, wenn das Salah aus zwei Raka'a besteht, sagt man es, wie der Gelehrte hier gesagt hat. Wenn das Salah aber aus drei Raka'a besteht, sagt man dieses Salat al-Ibrahimiyya, Allahumma salli ala Muhammad, nur nach dem allerletzten Tashahhud. Okay? Und darüber gibt es auch eine authentische Überlieferung darüber, die das klarstellt. Ja? Deswegen, also das ist eine Hadith-Sache, aber die richtige Überlieferung darüber ist authentisch, unter anderem Sahih Muslim, dass man das nur in den letzten, nach dem letzten Tashahhud spricht. Und logisch gesehen passt es auch dazu, denn das ist eine Form von Dua. Und der Prophet sagt es auch, dass man am Ende des Salat Dua machen soll. Das ist eine Form dieses Dua. Tayyib. Dann steht hier, ich sehe nicht darüber über das Urteil an dieser Stelle, wie dem auch sei. Dieses Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hat einen anderen Hukum als At-Tahiyyatullah. At-Tahiyyatullah, haben wir gesagt, ist wajib, wenn es zwei Tashahhud gibt. Das erste davon wajib und das zweite davon fard. Aber das Allahumma salli ala Muhammad, die richtige Ansicht von Ulama, inshallah ta'ala, ist, dass es eine Sunna ist des Gebetes. Eine Sunna ist des Gebetes. Also man soll es auf jeden Fall machen, damit man die volle Belohnung bekommt von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt manche Ulema, die gesagt haben Fard und manche, die gesagt haben Wajib, aber die Beweise sind nicht so stark dafür. Richtiger ist, inshallah, dass eine Sunna ist, also unbedingt machen und nicht weglassen. Aber wenn man es vergessen hat, dann das Gebet trotzdem ist gültig, wenn man sagt Abduhu wa Rasul und sagt Assalamu alaikum wa rahmatullah, dann hat man keine Sünde begangen, inshallah ta'ala. Dritte und vierte. 7.10. Die dritte und vierte Gebetseinheit. Darauf spricht er den Takbir, was Pflicht ist. Sunna hierbei ist, den Takbir zu sprechen, während man noch sitzt. Man sollte dabei gelegentlich seine Hände heben. Dann steht der Betende zur dritten Gebetseinheit auf, welche wie die darauffolgende Gebetseinheit ebenfalls eine Säule des Gebets Rukun ist. Wenn er für die vierte Gebetseinheit aufstehen möchte, verfährt er auf die gleiche Weise. Aber bevor er aufsteht, setzt er sich zunächst in aufrechter Körperhaltung auf seinen linken Fuß, sodass jeder Knochen an seinen natürlichen Platz zurückkehrt. Nun steht er auf, indem er sich mit seinen Händen auf den Boden abstützt, genau auf die gleiche Weise, wie er es zuvor für das Aufstehen zur zweiten Gebetseinheit getan hat. Dann rezitiert er sowohl in der dritten als auch in der vierten Gebetseinheit Raka'a, die Surat al-Fatiha. Das zu tun ist Pflicht. Und gelegentlich rezitiert er in der dritten und vierten Gebetseinheit, nachdem er al-Fatiha rezitiert hat, zusätzlich einen oder mehrere Koran-Verse. Ja. Wenn es also eine dritte oder vierte Raka'a gibt, haben wir gesagt, ich spreche den Tahiyatu lillah, bis Abduhu wa Rasuluh. Und dann steht man direkt auf zu einer dritten Raka'a, spricht den Takbir. Aber auch hier heißt es eindeutig in der Überlieferung von Abu Huraira bei Bukhari und bei Muslim, dass der Prophet a.s. diesen Takbir gesprochen hat, während er aufgestanden ist und nicht im Sitzen. Da gibt es eine eindeutige Überlieferung bei Sahih Bukhari und bei Muslim. Und es gibt eine Version, wo es hieß, dass er noch im Sitzen das gemacht hat, aber die ist auch über Abu Huraira und die widerspricht dieser authentischeren Überlieferung. Deswegen richtiger ist, dass man das auch macht, während man. Und das passt auch zum Gesamtbild, weil wir gesagt haben, dass dieser Takbir, man spricht ihn, während man sich bewegt. Und man möchte ja auch den Leuten sagen, dass man sozusagen jetzt von einer Position zur anderen übergeht. Denn du denkst ja auch einmal an die Leute, Geschwister, die dich nicht sehen können. Geschwister, die dich nicht sehen können. Die verlassen sich auf das, was du hörst. Wenn sie sich verlassen auf das, was du hörst und du sagst Allahu Akbar und dann stehst du erst auf, was passiert dann? Die finden, die sind schneller als der Imam. Gerade wenn der Imam älterer Mann ist, dann werden die Leute vor dem Imam oben stehen. Deswegen, das ist eine logische Begründung, passt sehr gut zu dem Textbeweis, den wir auch vorher schon erwähnt haben. Das ist die eine Sache. Und das, was die Hände erheben angeht, haben wir bereits darüber gesprochen, auch wenn ich noch einmal wiederholen. Wir haben gesagt, es gibt vier Stellen und die eine Überlieferung, wie heißt es, haben wir erwähnt, als wir gesagt haben, soll man die Hände heben, wenn man zum Sujud runtergeht oder nicht. Tayyib. Dann, natürlich ist die dritte Raka'a ein Rücken und das Aufstehen dorthin haben wir darüber gesprochen, ob das auch ein Rücken ist oder nicht. Und die vierte Gebetseinheit macht er dann, inshallah ta'ala, genauso, wie er auch vorher verrichtet hat. Und dann sagt er beim 152. Punkt, redet er von der Jalsatul Istiraha oder Jalsatul Istiraha, das heißt diese Ausruhung zu sitzen, bevor man zur vierten Raka'a aufsteht. Darüber haben wir bereits gesprochen. Egal, ob man zur zweiten oder zur vierten, ob man sich kurz hinsetzen soll, wir haben gesagt, wenn man das braucht, ist es eine Sunna, ansonsten lässt man diese weg. Und dann beim 153. Punkt ist wieder der Hadith über Al-Ajin, dass man sich eben mit seinen Fäusten eingezogenen Fingern auf dem Boden abstützt und dadurch aufsteht oder soll man sich auf seinen Knien abstützen. Das sind zwei verschiedene, über den Hadith haben wir bereits gesprochen und gesagt, man macht es, wenn man es braucht, ansonsten lässt man es weg. Dann in der dritten, vierten Raka'a sagt man, es liest man Surat al-Fatiha, das zu tun ist Pflicht, steht hier. Wenn er damit Wajib meint, dann würden wir sagen, das ist, wir meinen damit Rukun, weil der erste, wenn die erste Fatha Rukun ist, gibt es keinen Grund zu sagen, warum die dritte oder vierte nur Wajib sein soll. Und dann heißt es, gelegentlich rezitiert er in der dritten, vierten Gebetseinheit, nachdem er die Fatha rezitiert hat, zusätzlich einen oder mehrere Koran-Verse. Das haben wir gesagt, es gibt eine Überlieferung über Abu Sa'id al-Khudri in Sahih Muslim, die darauf hinweist, dass der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, deswegen sollen wir das ab und zu mal machen. Und meistens nicht machen. Meistens liest man im dritten, vierten nur die Fatiha und danach nicht. Es gibt auch eine Überlieferung, dass man sich nicht wundert, in Muwatta von Imam Malik, authentisch über Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu, dass er im Maghrib-Gebet nach der dritten Raka'a, also in der dritten Raka'a nach der Fatiha, gelesen hat, die Aya, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah, innaka antal wahhab. Hat eine Aya aus Surat Al-Imran gelesen. Deswegen, das weist darauf hin, dass man nach der Fatiha lesen darf. Über Isha ist nichts überliefert, aber manche Gelehrte sagen, weil das in allen Gebeten überliefert worden ist, außer im Isha, weist es darauf hin, dass man im Isha auch darf. Ja? Am besten natürlich, man hält sich an die Marfu'-Überlieferung über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Nur wenn man sieht, jemand macht es, dann hat nichts Neues erfunden, sondern hat einen Vorfahren darin, einen Salaf, zu Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu. طيب. An dieser Stelle machen wir erstmal wieder Stopp und gehen über zu einigen Fragen, inshallah ta'ala.